Die heutige Kompressorfrage des Tages ist so alt wie Facebook selbst. Warum gibt es neben dem I-Like-Zustimmungsbutton keinen Dislike-Button? Oder besser gesagt, wäre ein Dislike-Button eine gute Idee? Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat überraschend angekündigt, einen solchen Button werde man in Kürze testen. Noch ist also nicht klar, ob es ihn jemals geben wird, aber schon jetzt wird über mögliche Folgen spekuliert. Wir tun dies auch gemeinsam mit Jan-Hinrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung der Universität Hamburg. Herr Schmidt, ausgerechnet jetzt, wo selbst Internetstars wie LeFloid Facebook massiv kritisieren für die Menge an Hatern, die dort unterwegs sind, glauben Sie, so ein Dich-mag-ich-nicht-Knopf wäre eine gute Idee? Nein, finde ich nicht. Ich halte das für keine sonderlich gute Idee. Ich kann verstehen, warum Facebook darüber nachdenkt. Ich kann auch den Wert erkennen, den Facebook möglicherweise in so einem Dislike-Button oder wie auch immer der dann heißt, sieht. Aber aus einer kommunikationssoziologischen Sicht halte ich den für keine gute Idee. Warum nicht? Ich fürchte, dass der so ein Button dazu führen wird, dass wir eine ganze Reihe von unerwünschten Folgen sehen. Wir würden vielleicht diese unter diesen Oberbegriff des Mobbings oder des Cyberbullyings oder auch des Shitstorms packen, dass also Menschen diesen Button nicht benutzen im Sinne, wie ihn Facebook gerne hätte und auch anpreist, ne? So im Sinne von, hier kann man sein Mitgefühl ausdrücken oder hier kann man auch sagen, dass einem etwas nicht gefällt, sondern sie würden es nutzen, um andere Leute fertig zu machen, ganz platt gesagt. Es würde mit ziemlicher Sicherheit Wettbewerbe geben, ob nun das Foto von dem Klassenaußenseiter oder der Klassenaußenseiterin jetzt mehr Dislike bekommt. Es würde Wert darauf gelegt, dass bei bestimmten Phänomenen möglicherweise die Waage jetzt stärker in Richtung des Likes statt des Dislikes oder umgekehrt ausschlägt. Also wir würden Phänomene im Umgang der Nutzer mit diesem Button sehen, die, ich will nicht sagen, dass Facebook die beabsichtigt, aber sie würden als unbeabsichtigte Folgen auftreten. Aber vielleicht könnte es ja auch umgekehrt sein. Vielleicht ist ja ein Grund dafür, dass es so viele Hass-Mails und Hass-Kommentare gibt auf Facebook, dass die Leute bisher eben keinen Dislike-Button hatten. Wenn sie den jetzt haben, können sie sich das Schreiben von Beleidigungen sparen. Ja, das mag man annehmen. Ich bezweifle, dass das so sein wird. Also jemand, der sich die Mühe macht, eine Mail oder ich will ja nicht von Leserbrief sprechen, aber der irgendwie eine Mail mit irgendwie Hasstiraden oder sowas an Facebook schickt oder die in den Kommentaren unter einem Eintrag dann rauslässt, der würde sich, glaube ich, nicht damit zufrieden geben, ach, jetzt habe ich ja Dislike klicken können, jetzt ist meine Wut verraucht. Nein, es wird für diese Fälle, wenn wir darüber sprechen, da würde es wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Anreiz geben, vielleicht auch andere Leute zu mobilisieren, um zu gucken, ob man nicht in einem Bericht über den toten syrischen Jungen in der Türkei, ob man es da nicht schafft, dass es mehr Dislikes als Likes gibt oder umgekehrt. Mhm. Also als Soziologe bin ich es gewohnt, über unintendierte Folgen nachzudenken. Also dass Dinge, die vielleicht in gutem Glauben eingeführt werden, dass die auf einmal zu Folgen führen, an die man gar nicht gedacht hat und die man nicht will. Und ich fürchte, beim Dislike-Button würde genau dieses Phänomen auftreten. Was glauben Sie denn, warum Facebook gerade jetzt darüber nachdenkt, einen solchen Button zu testen und womöglich auch einzuführen? Mir hilft es bei allem, was Facebook macht, immer die Brille aufzuhaben, welche Art von Daten sammelt Facebook mit diesen Neuerungen. Und im Fall des Like-Buttons und speziell dann auch dieses Dislike-Buttons geht es darum, dass Facebook mit solchen Einstellungen eben oder mit solchen Möglichkeiten Daten über unsere Präferenzen sammelt. Der Like-Button ist aus Sicht von Facebook eine unglaublich tolle Erfindung, um mehr darüber zu erfahren, was Menschen mögen oder vielleicht auch nur, wo Menschen irgendwie das Gefühl haben, damit will ich mich auseinandersetzen. Der Dislike-Button würde nun eine weitere Information hinzufügen. Er würde das aus Facebook-Sicht möglicherweise etwas nuancierter abbilden können. Man könnte jetzt eben etwas nuanciertere oder differenzierte Profile der Nutzerinnen und Nutzer bilden. Man weiß nicht nur, was ihnen gefällt, sondern auch, was ihnen nicht gefällt oder wo sie Mitgefühl ausdrücken wollen. Und das mag, also wenn Zuckerberg jetzt davon spricht, sie wollen das testen, bin ich mir sehr sicher, dass sie das durch die Brille tun, hilft es uns dabei, noch ausgefeiltere Datenprofile über unsere Nutzerschaft zu sammeln. Wäre ein Dislike-Button auf Facebook eine gute Idee? Das war unsere Frage des Tages an den Mediensoziologen Dr. Jan-Hinrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung der Uni Hamburg. Herr Schmidt, herzlichen Dank. Gerne.